Das sind unsere Schlagzeilen. Katja Keul fordert Umdenken in Agrarpolitik, neue Single von Nadine Fingerhut und Eistrup empfängt Mellendorf. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Angesichts eines dramatischen Höfesterbens und der aktuellen Milchpreiskrise hat die heimische Grünen-Bundestagsabgeordnete Katja Keul in einer Pressemitteilung zum Umdenken in der Agrarpolitik aufgefordert. Allein in diesem Jahr drohe über 4000 Bauernhöfen der wirtschaftliche Untergang. Das Motto immer mehr, immer billiger habe in die gegenwärtige Milchkrise und zum dramatischen Verfall der Erzeugerpreise geführt. Für die Bäuerinnen und Bauern bedeutet dies einen Einkommensverlust von bis zu 6 Milliarden Euro. Jetzt komme es darauf an, sofortige Notmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Für Keul sind dies gestaffelte Soforthilfen an Milchbetriebe, die ihre Erzeugung gemessen an einem zweijährigen Vergleichszeitraum für mindestens ein Jahr senken. Noch für diese Woche kündigt die heimische Abgeordnete eine entsprechende Gesetzesinitiative ihrer Fraktion im Bundestag an. Die Singer-Songwriterin Nadine Fingerhut hat eine neue Single veröffentlicht. Diese trägt den gleichnamigen Titel wie ihr aktuelles Studioalbum Hallo Leben. Der Nienburger Musiker Frank Wesemann fungiert für Nadine Fingerhut seit einiger Zeit als Manager. Den Hintergrund der neuen Single Hallo Leben erläutert die Sängerin selbst. Das ist eine einfache Geschichte. Ich bin letztes Jahr 30 Jahre alt geworden. Und wenn man 30 wird oder kurz bevor man 30 wird, denkt man so, oh, ich werde 30, oder voll die Änderung in meinem Leben. Und da habe ich viel nachgedacht und darüber nachgedacht, was bisher alles so passiert ist und wie viel Glück ich in meinem Leben schon hatte. Und dabei ist mir aufgefallen, nicht zum ersten Mal aufgefallen, aber dass einfach alles verdammt gut ist. Und so bin ich auf diesen Song gekommen. Und es ist eine Art Dankeschön-Lied an mein bisheriges Leben. Nach einem Verkehrsunfall mit 4 Toten auf einer Landstraße in Petershagen hat das Amtsgericht Minden keine Haftbefehle gegen die mutmaßlichen Verursacher des Unfalls erlassen. Das Gericht sehe keinen mit Sicherheit begründbaren Tötungsvorsatz. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Außerdem stehe das Ergebnis der Blutuntersuchung der beiden Männer noch aus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung und hatte Haftbefehl beantragt. Bei dem Unfall waren am vergangenen Mittwoch 4 der 5 Insassen eines Cabrios ums Leben gekommen. Alle 7 Beteiligten stammen aus dem Raum Nienburg. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der TSV Eistrup spielt heute Abend in der Relegation zur Bezirksliga. Um 19 Uhr trifft die Elf um Trainer Thorsten Klein auf den Mellendorfer TV. Mit einem Sieg wäre die halbe Miete bereits eingefahren. Mellendorf scheiterte allerdings vergangenes Jahr in der Relegation am Landesberger SV und will dieses Jahr endlich aufsteigen. TSV-Coach Klein weiß, wie schwer die Aufgabe wird. Wird natürlich brutal schwer, klar. 2 Spiele und man muss da, ich denke mal, mindestens 4 Punkte holen. Relegation, ja, Erfahrung. Wir sind vor 2 Jahren aufgestiegen durch die Relegation. Ist ganz neues Blatt Papier. Wir spielen dann gegen Mellendorf. Mellendorf ist auch Zweiter in der Kreisliga Hannover Land. Es können beide Mannschaften aufsteigen. Die Mannschaft aus der Bezirksliga kann halt nur die Klasse halten. Das ist vielleicht ein psychologischer Vorteil, aber Spiele gehen bei 0 los und wir schauen mal. Die 1:2-Pleite gegen Intercomata Nienburg und der verpasste Direktaufstieg muss der Trainer aus den Köpfen seiner Spieler kriegen. Anstoß ist heute um 19 Uhr in Eistrup. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.